Ich meine, wenn der Krieg auch jetzt nun 19 Monate dauert, so wollen wir uns doch darüber im Klaren sein, dass der wirkliche Krieg mit Ausnahme des Luft- und U-Boot-Kriegs doch immer wieder verhältnismäßig kurz war. Wir haben Polen in 18 Tagen zu Boden geschlagen. Wir haben Norwegen in 21 Tagen erledigt. Wir haben Frankreich in 42 Tagen restlos besiegt. Wir haben Jugoslawien und Griechenland in 12 knappen Tagen auch ausgelöscht. Das alles, wenn man diese Wochen zusammenzählt, dann kommt wahrhaftiger Gott nicht viel wirklicher Krieg im wahren Sinne des Wortes heraus. Und deshalb muss man Geduld haben und muss den Führer das nun einmal so vorbereiten lassen, wie er das für richtig findet. Ich muss überhaupt sagen, ich persönlich, ich glaube seit 20 Jahren an den Führer. Und ich persönlich lebe in der Meinung, ich glaube daran felsenfest, das ist meine innerste Überzeugung, dass der Führer von der Vorsehung, vom göttlichen Willen, möchte ich sagen, ausersehen ist, ein wirkliches Strafgericht über alle die Völker durchzuführen, die vom guten, anständigen Wege abgekommen sind. Daran glaube ich. Und wenn wir